Denn es ist einleuchtend klar, dass wer bemüht ist, immer und all überall das zu scheinen, was die jeweiligen Wirtsvölker im jeweiligen Augenblick ihrer Geschichte, respektive in den mannigfaltigen Ständen, Parteien, religiösen Gemeinschaften und Vereinigungen irgendwelcher Art wirklich sind, zu den mannigfaltigsten Verkleidungen und Vorspiegelungen greifen wird, stets und all überall seine wahre Gestalt, etwa gar vor sich selbst, verbergend. Und so können wir denn nicht nachdrücklich genug das deutsche Volk dort, wo nicht wahre Sehnsucht und wahre Entsklavung seltenster Ausnahmen eine allmähliche wahre Annäherung herbeiführten, verwarnend immer wieder darauf aufmerksam machen, was der Jude eigentlich ist. Immer ein anderes, ein drittes, ein verheimlichtes, um welche alternativen menschlichen Seins es sich auch jeweilig handeln mag. Und so ist es denn der Jude weder gut noch böse, sondern beweglich. Weder tapfer noch feige, sondern beweglich. Weder Idealist noch Materialist, weder Realist noch Metaphysiker, weder Sensualist noch Spiritualist, weder primär noch sekundär, weder Empiriker noch Mystiker, weder Stoiker noch Epikureer, weder Sinnenmensch noch Asket, sondern beweglich. Er ist weder liberal noch reaktionär, weder Whig noch Tory, weder Aristokrat noch Plebejer, weder konservativ noch liberal, weder fortschrittlich noch rückschrittlich, weder gläubig noch ungläubig, weder duldsam noch unduldsam, weder Christ noch Antichrist, sondern beweglich. Er ist weder treu noch untreu, weder geizig noch verschwenderisch, weder rachsüchtig noch verzeihend, weder liebevoll noch hasserfüllt, sondern beweglich. Er ist weder gerecht noch ungerecht, weder wahrhaftig noch verlogen, weder ehrenhaft noch ehrlos, weder geistreich noch dumm, sondern beweglich. Und nur wer imstande ist zu begreifen, wieso das Zeitwort Sein auf ihn anders angewandt als in rein grammatikalisch-kopulativem Sinne überhaupt verfehlt wäre, weil er im Grunde überhaupt nicht ist, das heißt irgendwie feststeht, sondern ewiglich sich nur bewegt und dabei und wenn möglich darüber stehend, was abermals natürlich kein wahres Darüberstehen sein kann, nur der allein hat das wahre, unbegreifbare, wesenlose Wesen des Judentums begriffen. Und nur der wird imstande sein, uns nunmehr zu folgen, wenn wir die arische und die jüdische Struktur in ihrem Kampfe um die Weltherrschaft zum ersten Male belichten wollen. Denn da bislang dieser Kampf geführt wurde, ohne dass das Judentum unter der Tarnkappe seiner Allbeweglichkeit als Gegner überhaupt mit seinen geheimsten, fernerhin zielenden Plänen gesehen worden wäre, so wird der Deutsche nun zum ersten Male die wahren Gegenmaßregeln zu ergreifen lernen können, um nie mehr wieder die jeweiligen vorgetäuschten Scheingestalten für das zu bekämpfende Sein des ewig unverstandenen Gegners zu halten. Und so haben wir, wie wir meinen, nunmehr klar und zutiefst erkannt, das Sinnbild jener beiden Grundstrukturen nebeneinander vor Augen und müssen verstehen lernen, welcher Kampf es ist, der unsichtbar tobte, seitdem es Völker fassenden Geistes gab und seitdem das Judentum eindringend, hochkommend und gleichberechtigt werdend sein wahres Wesen vor denselben so lange zu verbergen wusste, bis ihm ihre Vernichtung gelang. Alles Wesentliche, alle Vorzüge und Schwächen des Fassenden, alle Schlauheiten, Vergewaltigungen, Lähmungs- und Vergiftungsversuche des beweglichen Geistes werden wir den wohlverstandenen Strukturen, wie sie in den beiden oben stehenden Gebilden verkörpert sind, abzufragen vermögen. Eines aber entnehmen wir sofort beim ersten Anblick. Selbst bei gleichem Volumen wird die Pyramide trotz ihres Eindringens ins mütterliche Erdreich höher stehend sein und bleiben als die abgeplattete Kugel, sofern es ihr gelingt, stehen zu bleiben. Die beweglich rollende Kugel jedoch wird und muss dem starren Gebilde überlegen sein, sofern es ihr gelingt, dieses zu Fall zu bringen, seine Verwurzelung ihm zu rauben und also auf dem strukturlosen Chaos zu Fall gebrachter und aneinandergelegter gleichartiger Gebilde nunmehr eine wahre Überlegenheit zu entfalten. So gibt es denn nur eines, was die Struktur des Fassenden und eines, was die Struktur des beweglichen Geistes zur Weltherrschaft gelangen lassen kann, schließt sich aller fassender Geist aller Völker der Erde zusammen, in dem festen Wissen um seine Unvernichtbarkeit im Falle primärer Verwurzelung im nährenden Mutterboden. Dann wird aller arischer Geist, Antaios gleich, dem entwurzelten Anrollen und Überrennen des wenig herkulischen Herakles Israel standzuhalten wissen. Gelingt es hinwiederum dem allgegenwärtigen Ungeiste der Beweglichkeit, den in der Grundstruktur allen fassenden Geistes verhängnisvoll vorgesehenen Schnitt und Riss der Entlebendigung, wie ihn die punktierte Linie in Erdhöhe darstellt, dahin auszunützen, dass er die fassende Kraft bricht, losreißt und in immer wieder erneutem Umsturze zu Falle bringt, dann hat das triumphierende Gefühl der Überlegenheit, das den Juden durchglüht, dank des Weltbetruges, den seine Beweglichkeit an allen Völkern der Erde zu verüben wusste, zu jener Überlegenheit geführt, die der Vernichtung, Entwurzelung und Versklavung allen fassenden Geistes in der Welt ihrer Herrschaft verdankt. Und so muss denn dem arischen Geiste in der Welt zugerufen werden: Stehe fest, so du der Höherstehende bleiben willst und deine sittlich und geistig unbestreitbare Überlegenheit dir bewahren willst. Indes ist der Jude, der Zion, das geträumte Weltreich ersehnt, längst schon seinen Anhängern zuruft oder doch ungehört von allen anderen Völkern der Erde zuflüstert: Bring sie zu Fall, die so schwerfällig Feststehenden, bring sie zu Fall und bewege sie, dass sie, strukturlos geworden, in wirrem Haufen nebeneinander liegen, und du wirst deine Überlegenheit entfalten, Israel, zu der dir von deinem Gott seit Urzeiten vorverkündeten Weltherrschaft.